Wenn ihr das Land zum Erbbesitze verlost, sollt ihr Jahwe eine Hebe davon abgeben, eine heilige Gabe vom Lande, 25.000 Ellen lang und 20.000 Ellen breit, das soll nach seinem ganzen Umfang ringsum heilig sein. Steht in Textbibel nach 4, und von dem sollen auf das Heiligtum entfallen 500 Ellen im Gewirt ringsum, und 50 Ellen soll sein Bezirk ringsum betragen. Von diesem Ausmaße sollst du abmessen einen Bezirk von 25.000 Ellen Länge und 10.000 Ellen Breite, darauf soll das Heiligtum, das Hochheilige, zu stehen kommen. Das ist eine heilige Gabe vom Lande, den Priestern, die das Heiligtum zu bedienen haben, die herannahen dürfen, um Jahwe zu bedienen, soll es gehören, und zwar soll es ihnen als Raum für Häuser dienen, indem es als heiliger Raum zum Heiligtume gehört. Und ein Bezirk von 25.000 Ellen Länge und 10.000 Ellen Breite soll den Leviten, die den äußeren Dienst am Tempel besorgen, als Grundbesitz zufallen, 20 Städte zum Bewohnen. Und zum Bodenbesitze der Stadt sollt ihr 5.000 Ellen in der Breite und eine Länge von 25.000 Ellen, entsprechend der Länge der heiligen Hebe, bestimmen. Das soll dem ganzen Hause Israel gehören. Für den Fürsten aber sollt ihr Landbesitz bestimmen auf beiden Seiten der heiligen Hebe und des Bodenbesitzes der Stadt, vor der heiligen Hebe und vor dem städtischen Bodenbesitz, sowohl auf der Westseite als auf der Ostseite. Und in der Länge entsprechend einem der Landanteile von der Westgrenze bis zur Ostgrenze des Landes. Das soll ihm als Grundbesitz in Israel gehören, damit meine Fürsten mein Volk fortan nicht mehr vergewaltigen, sondern das übrige Land dem Hause Israel nach seinen Stämmen überlassen. So spricht der Herr Jahwe, lass nun genug sein, ihr Fürsten Israels, Gewaltset und Bedrückung schafft hinweg und übt viel mehr Recht und Gerechtigkeit. Hört auf, mein Volk zu berauben. Ist der Spruch des Herrn Jahwe. Ihr sollt richtige Waage, richtiges Epha und richtiges Bert führen. Das Epha und das Bert sollen einheitlich geregelt sein, so dass das Bert den zehnten Teil des Choma fasst und das Epha den zehnten Teil des Choma beträgt. Nach dem Choma soll die Regelung erfolgen. Und der Sekel soll 20 Gera betragen, 5 Sekel sollen 5 und 10 Sekel sollen 10 sein, und zu 50 Sekeln sollt ihr die Mine rechnen. Dies ist die Hebe, die ihr abgeben sollt, ein Sechstel Epha von jedem Choma Weizen und ein Sechstel Epha von jedem Choma Gerste. Und die Bestimmung in Betreff des Öls lautet, ein Zehntel Berth von jedem Chor, 10 Berth machen ein Chor. Ferner ein Schaf von der Herde, von je 200, als Hebe von allen Geschlechtern Israels zum Speisopfer und zum Brandopfer und zum Heilsopfer, um ihnen Sühne zu schaffen, ist der Spruch des Herrn Jahwe. Das ganze Volk soll zu dieser Hebe an den Fürsten in Israel verpflichtet sein. Dem Fürsten aber sollen obliegen die Brandopfer und das Speisopfer und das Trankopfer an den Festen und den Neumonden und den Sabbaten bei allen Festversammlungen des Hauses Israel. Er soll herrichten lassen das Sündopfer und das Speisopfer und das Brandopfer und die Heilsopfer, um dem Hause Israel Sühne zu schaffen. So spricht der Herr Jahwe, im ersten Monat, am ersten des Monats, sollst du einen fehllosen jungen Stier nehmen und das Heiligtum entsündigen. Und der Priester soll etwas von dem Blute des Sündopfers nehmen und es an die Pfoste des Tempels und an die vier Ecken der Einfriedigung des Altars und an die Pfoste des Tors des inneren Vorhofs tun. Und ebenso sollst du tun im siebenten Monat, am ersten Tage des Monats, wegen derer, die sich etwa aus Irrtum oder Unwissenheit verfehlt haben, und sollt so den Tempel entzündigen. Im ersten Monat, am 14. Tage des Monats sollt ihr das Passafest feiern, 7 Tage hindurch sollen ungesäuerte Brote gegessen werden. Und der Fürst soll an jenem Tage für sich selbst und für das gesamte Volk des Landes einen Fahn als Sündopfer herrichten lassen. Und die 7 Festtage hindurch soll er an jedem der 7 Tage als Brandopfer für Jahwe 7 Fahn und 7 Widder ohne Fehl, sowie täglich einen Ziegenbock als Sündopfer herrichten lassen. Und als Speisopfer soll er je ein Epha auf den Fan und ein Epha auf den Widder herrichten lassen und Öl, je ein hin auf das Epha. Im siebenten Monat, am 15. Tage des Monats, am Hauptfeste soll er 7 Tage lang ebenso viel herrichten lassen, sowohl Sündopfer, als Brandopfer, als Speisopfer und Öl.